بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Willkommen nun zur 31. Frage von dem Buch 200 Fragen und Antworten zur Aqida. Darin sagt der Autor: Was ist der Beweis, dass das Gebet und die Armensteuer Pflicht ist, also das Gebet und die Zakat Pflicht ist? Allah subhanahu wa ta'ala, der Autor bringt hier drei Verse. Natürlich gibt es dazu unzählige Beweise. Unzählige Beweise im Koran und der Sunnah. Der Autor bringt hier drei Verse aus dem Koran, wo es heißt: Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann lasst sie ihres Weges ziehen. Und der Autor bringt hier auch von Surah Tauba wieder Vers 11: Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann sind sie eure Brüder in der Religion. Und der Autor bringt hier Surah Bayyinah, Vers Nummer 5: Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein, als Anhänger des rechten Glaubens, um das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten. Das ist eine interessante Sache. Was hat das Ganze mit Aqida zu tun? Und das liegt daran, dass an vielen Versen im Koran der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala mit Taten an erster Stelle verbunden ist. Und die besten Taten bei Allah subhanahu wa ta'ala das Gebet und die Zakat sind. Und meistens wird eben im Koran die Zakat mit dem Gebet zusammen, ja, wie wir das gerade gesehen haben, die Zakat mit dem Gebet zusammen erwähnt. Und das ist eine sehr, sehr schöne Angelegenheit. Denn durch Taten beweisen wir unseren Glauben. Und das ist ja, worum das hier geht. Dass wir unseren Glauben, unsere Aqida beweisen. Man könnte noch weitergehen und sagen, dass wir, das hat mit, soweit mit der Aqida zu tun, dass wir das Gebet und die Zakat nur für Allah subhanahu wa ta'ala alleine machen und entrichten und verrichten und vollziehen und durchführen. Und deswegen ist das hier erwähnt. Und der letzte Vers zeigt eigentlich sehr, sehr schön, warum das hier mit der Aqida zu tun hat. Ich lese ihn nochmal vor: Und nichts anderes wurde uns anbefohlen oder wurde ihnen anbefohlen, als nur Allah alleine zu dienen und ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. Dass man ehrlich ist in dieser Sache. Und wer ehrlich ist, der verrichtet die Taten. Der macht das, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt. Als Anhänger des rechten Glaubens, um das Gebet zu verrichten und die Zakat zu entrichten. Also das Gebet durchzuführen und die Zakat abzugeben. Das ist vielleicht eine bessere Übersetzung hier. Und Naam, das ist, was bezüglich den Beweisen gibt. Und natürlich, wie gesagt, es gibt sehr viele Beweise und er wird ja noch die anderen Säulen ansprechen in den nächsten Fragen. Der Haupthintergrund dazu ist einfach, dass man die Taten des Islam, die Säulen des Islam ausmachen, nicht wirklich trennt, denn sie gehören zum Islam dazu. Sie gehören zum Islam dazu und sie sind ein Beweis für die Aqida, die man lebt und für die man steht. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.